16.30 Uhr, hier ist Rias Berlin. Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten. Die Sowjetunion hat, wie soeben aus New York gemeldet wird, die Einberufung des Weltsicherheitsrates zu einer Sondersitzung gefordert. Dabei soll die jüngste Entwicklung im Nahen Osten erörtert werden. In den vorliegenden Berichten heißt es, die Sitzung werde voraussichtlich innerhalb der nächsten Stunden beginnen. Die französische Regierung hat am Nachmittag die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen gefordert. Eine entsprechende Erklärung gab Außenminister Gouve de Merville vor der Nationalversammlung in Paris ab. Israelische Truppen haben heute Nachmittag den ägyptischen Stützpunkt Sharm el-Sheikh an der Zufahrt zum Golf von Aqaba erobert. Der Stützpunkt liegt an der Straße von Tiran, die von Ägypten blockiert wurde, um die Zufahrt zum israelischen Hafen Eilat zu sperren. In Sharm el-Sheikh waren ursprünglich Soldaten der UN-Friedenstruppe stationiert. Nach ihrem Abzug Mitte Mai hatten ägyptische Soldaten die Stellungen besetzt. Das israelische Oberkommando gab gleichzeitig bekannt, dass die auf der Halbinsel Sinai nach Westen vorstoßenden Truppen sich dem Suezkanal auf etwa 35 Kilometer genähert haben. Nach dem Friedensappell des Weltsicherheitsrates, mit dem Israel und die arabischen Länder zur Einstellung aller Kampfhandlungen aufgefordert worden war, hat Jordanien heute als erstes arabisches Land seine Bereitschaft zu Waffenstillstandsverhandlungen mit Israel bekundet. Die jordanische Regierung teilte in Amman mit, eine entsprechende Mitteilung sei dem Hauptquartier der UN-Friedenstruppe im Nahen Osten zur Weiterleitung übergeben worden. Kurz zuvor hatte der jordanische König Hussein über den Rundfunk die Armee seines Landes zur Fortsetzung des Kampfes aufgefordert. In Paris erklärte der ägyptische Botschafter, sein Land habe die Aufforderung der Vereinten Nationen zurückgewiesen. Ähnlich äußerte sich ein Regierungssprecher des Irak in Bagdad. Papst Paul VI. Hat heute während einer Audienz im Petersdom erneut zur Beendigung des Krieges aufgerufen und seinen Vorschlag wiederholt, Jerusalem zur offenen Stadt zu erklären. In Paris befasste sich der französische Ministerrat mit der Situation im Nahen Osten. Informationsminister Gors teilte mit, Staatspräsident de Gaulle habe in den letzten Tagen in ständigem telefonischem Kontakt mit dem sowjetischen Regierungschef Kosygin gestanden. Gors unterstützte den Friedensappell des Sicherheitsrates. Er sagte, Frankreich sei der Auffassung, dass nach Beendigung der Kampfhandlungen die vier Großmächte zu einer grundsätzlichen Friedenssicherung im Nahen Osten kommen müssten. Zu den Problemen, die es dabei zu berücksichtigen gelte, gehörten die Freiheit der Schifffahrt im Golf von Aqaba und die Zukunft der Palästina-Flüchtlinge. In Moskau hat der britische Botschafter Harrison heute erneut das sowjetische Außenministerium zu Besprechungen über den Nahostkonflikt aufgesucht. In Algier hat Präsident Boumediene den sowjetischen Geschäftsträger empfangen, um ihm eine Botschaft für Ministerpräsident Kosygin zu übergeben. Der algerische Außenminister Bouteflika hielt sich am Vormittag zu Beratungen in Kairo auf. Saudi-Arabien und Libyen haben heute angekündigt, dass sie sich dem von anderen arabischen Ländern beschlossenen Lieferboykott für Erdöl anschließen werden. Mauretanien hat seine diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten abgebrochen. Eine ähnliche Entscheidung wurde aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum gemeldet. Ferner wurde bekannt gegeben, die Sowjetunion und die Tschechoslowakei hätten Waffenlieferungen angeboten. Bei anti-amerikanischen und anti-britischen Demonstrationen ist es auch heute in verschiedenen Ländern zu Ausschreitungen gekommen. In der syrischen Stadt Aleppo drangen mehrere hundert Menschen in die Konsulate der USA und Großbritanniens ein und verwüsteten die Einrichtungen. Im Jemen ist das amerikanische Konsulat in Brand gesteckt worden. Das Internationale Rote Kreuz will heute Abend eine erste Medikamentenspende in die Kampfgebiete des Nahen Ostens fliegen. Drei israelische Maschinen brachten im Laufe des Tages Arzneimittel aus Paris nach Tel Aviv. In Bonn wurde mitgeteilt, dass 30 Staatsbürger der Bundesrepublik, die sich in Israel aufhielten, in Haifa an Bord eines deutschen Frachters gegangen sind, um die Heimreise anzutreten. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes warten in dem ägyptischen Hafen Alexandria 350 Deutsche auf ihre Evakuierung. Vom Libanon aus sind Chartermaschinen mit 240 Deutschen an Bord nach Frankfurt am Main abgeflogen. 7. Juni 1967, 16.30 Uhr, RIA 1, Nachrichten. Situationsbericht aus Tel Aviv gibt. Der dringliche Waffenstillstandsappell des Weltsicherheitsrates der Vereinten Nationen hat bis zur Stunde an den verschiedenen Fronten dieses Krieges kein Echo gefunden. Im Gegensatz zu Israel, das einer Waffenruhe unter der Bedingung zustimmt, dass auch die Gegner voll akzeptieren, und Jordanien, das am Nachmittag seine Bereitschaft bekannt gab, das Feuer einzustellen, haben Ägypten und der Irak die Aufforderung der UN abgelehnt. Diese Haltung der Regierungen in Kairo und Bagdad wird umso unverständlicher, wenn man einen Blick auf die militärische Lage wirft, denn es deutet augenblicklich nichts darauf hin, dass sich das Blatt noch zugunsten der Araber wenden könnte. Auch am dritten Kriegstag sind die Israelis weiter im Vormarsch und stehen mit ihren Panzern im Norden der Sinai-Front nur mehr 30 Kilometer vom Suezkanal entfernt. Auch im Mittelabschnitt der Halbinsel kamen die israelischen Panzer- und Infanterieeinheiten weiter, obwohl sie nach den Erfolgen des gestrigen Tages, rund 150 gegnerische Panzer wurden außer Gefecht gesetzt, nunmehr auf die zweite Verteidigungslinie der Ägypter gestoßen sind. Dort im Zentrum der Halbinsel sind wohl augenblicklich die schwersten Kämpfe im Gang. Man kann sich nur schwer vorstellen, welche physischen Strapazen diese Panzerschlachten in der Wüste für die Soldaten beider Seiten mit sich bringen. Neben der erbarmungslosen Sonne und dem Staub, der von den Ketten hochgewirbelt wird, kommt vor allem der Durst hinzu. Denn selbst bei besten Nachschubverbindungen ist nicht zu verhindern, dass das Trinkwasser auf dem Transport fast kochend heiß wird. Dies jedoch nur am Rande. Doch nicht nur an der Sinai-Front, sondern vor allem vom Kriegsschauplatz an der jordanischen Grenze kamen heute eine Reihe von Erfolgsmeldungen der Israelis. Der tagelange Kampf um Jerusalem scheint langsam sein Ende zu finden, denn nach den hier vorliegenden Meldungen ist es den Soldaten Dayans gelungen, den jordanischen Teil der Altstadt zu erobern. Auch nördlich von Jerusalem sind die Israelis im Laufe des Tages auf breiter Front tief ins jordanische Hinterland eingedrungen und bewegen sich in Richtung Jordantal vorwärts. An der nördlichen Grenze gegenüber Syrien hielt während des gesamten Tages schweres Artilleriefeuer von beiden Seiten an. Allerdings haben die Syrer auch heute keinen massiven Angriff versucht. Dieses Zögern der Syrer mag wohl ein Grund für die Jordanier gewesen sein, ihre Bereitschaft zur Feuereinstellung zu erklären. Soeben erfahre ich noch, dass die Israelis auch den immens wichtigen Stützpunkt Sharm el-Sheikh erobert haben. Dieser liegt an der Südspitze von Sinai und von dort aus kann man die Einfahrt in die Straße von Tiran blockieren, was Nasser dieser Tage getan hat. Damit ist die Zufahrt zum israelischen Hafen Eilat wieder frei. Doch trotz der großartigen militärischen Erfolge des kleinen Israels über seine großen Nachbarn sollte man nicht die grauenhaften Begleiterscheinungen dieses Krieges vergessen. Zwar wurden auch heute von keiner Seite Angaben über die Zahl der gefallenen und verwundeten Soldaten gemacht, doch scheint es sicher, dass die unbarmherzigen Gefechte um Jerusalem und den Sinai einen hohen Preis gekostet haben. Wenn nicht gleich jetzt zur Stunde so aussieht, dass der israelisch-arabische Krieg in absehbarer Zeit beendet wird, so gibt man sich in Tel Aviv noch immer keinem Siegestaumel hin. Die Politiker und Militärs wissen vielmehr, dass es nun darauf ankommt, die teuer erkauften militärischen Vorteile politisch zu nützen. Es wird hier nach wie vor darauf hingewiesen, dass man keine territorialen Forderungen an die arabischen Nachbarstaaten stellt, sondern eine Lösung anstrebt, die ein für alle Mal Ruhe in den Nahen Osten bringt. Doch dies wird die Aufgabe der Politiker und nicht der Militärs sein. Die Grundstimmung, die heute in Israel herrscht, mündet in die Quintessenz: Wir müssen nun aufpassen, dass uns der äußere Erfolg dieses Krieges nicht auf der diplomatischen Bühne entrungen wird. Inlandsdienst. In der Spitzenmeldung wurde erklärt, dass der Aufruf zur Feuereinstellung im Nahostkonflikt als die wichtigste politische Maßnahme anzusehen sei. Zum ersten Mal erwähnte Radio Moskau keine Vorbedingungen für die Feuereinstellung. Noch vor wenigen Stunden hat es geheißen, Israel müsse seine Truppen unter allen Umständen auf die Ausgangspositionen zurückführen. Zum ersten Mal wurde ebenfalls keine arabischen Informationen zitiert. Stattdessen wurden Berichte der westlichen Reuter-Agentur verlesen und das israelische Frontkommuniqué zitiert. Damit erfuhr die Bevölkerung der Sowjetunion zum ersten Mal von den schweren Niederlagen der Araber. Die israelischen Truppen, so meldet nun auch Radio Moskau in seinem ersten Abendnachrichtendienst, näherten sich dem Suezkanal und bedrohten die ägyptischen Städte Ismailia und Port Said. Soweit ein Bericht von der Abendnachrichtensendung Radio Moskaus. Bericht von, den wir so lange erwartet haben. Und während Wolfgang Marwitz vorhin ein wenig den militärischen Teil, die militärische Situation beleuchtete, beschäftigt sich Rolf Schloss mit der politischen Situation. Die Israelis haben heute Mittag die Jerusalemer Altstadt besetzt und sind damit, wie es heute ein Jerusalemer Bürger sagte, zum ersten Male als Volk und Staat nach 2000 Jahren an der Klagemauer, der Westmauer des zweiten Tempels. Hier hat heute der Oberrabbiner der Armee Goren in das Widderhorn geblasen, ein biblischer Brauch in unseren Tagen erneuert. In der Nacht zu diesem, für die Israelis heute schon als historisch betrachteten Tag, hat der Weltsicherheitsrat die im Nahostkrieg Kämpfenden zur Einstellung des Feuers aufgefordert. Heute Mittag haben Ägypten und Irak diese Aufforderung zurückgewiesen. Da Israels Außenminister Evan die Zustimmung seines Landes von derjenigen der Gegenseite abhängig machte, muss man annehmen, dass der Kampf vorerst noch weitergeht. Bis wohin? Das ist die in Israel heute gestellte Frage. Die überall in verantwortlichen Kreisen gehörte Antwort ist sehr klar. Die Israelis sagen, wir haben kein territoriales Ziel, sondern ein unmittelbares militärisches. Das ist, die physische Bedrohung Israels durch Zerschlagen der arabischen Armeen zu beseitigen. Aber das wirkliche Ziel ist, dass wir mit den jetzigen arabischen Gegnern den Friedensvertrag schließen können. Die Forderung nach einem Friedensvertrag mit den arabischen Nachbarstaaten wurde den Israelis weder nach ihrem ersten Krieg 1947-48 noch nach dem Sinai-Krieg 1956-57 erfüllt. Beide Male gab es nur Kompromisse. Das erste Mal einen Waffenstillstandsvertrag, geschlossen durch Vermittlung der Vereinten Nationen 1949 auf Rhodos. Das zweite Mal nach dem Sinai-Feldzug 1957, wiederum durch Vermittlung der Vereinten Nationen. In beiden Fällen verweigerten die arabischen Staaten Israel die Anerkennung de facto und de jure. Die Grenzen dieses Staates wurden ebenfalls nicht anerkannt. Und so blieb seit der Staatsgründung bis auf den heutigen Tag Israels Grenze lediglich eine Waffenstillstandslinie. Die Israelis wollen, sobald sie ihren militärischen Sieg davongetragen haben, den in den beiden vorherigen Runden nicht erreichten Friedensvertrag mit den arabischen Ländern besiegelt haben, wollen wieder Staat zwischen Staaten sein. Die nahe Zukunft schon wird erweisen, ob die arabischen Staaten bereit sind, sich zu diesem Entschluss durchzuringen. Auch wenn einer der Staaten, wie zum Beispiel Jordanien, den Israelis bereits einen Waffenstillstand anbietet, so ist anzunehmen, dass die israelische Antwort an Jordanien auch von der israelischen Forderung bestimmt wird, Friedensvertrag am Ende dieses Krieges zur Verhinderung weiterer Kriege. Aus Tel Aviv berichtete Rolf Schloss.